Nummer 38. Guten Tag, Köhler vom Papierkurier. Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass einige unserer Fahrer ausgefallen sind. Bei der derzeitigen Auftragsmenge spürt man die Auswirkungen gleich. Den Liefertermin heute Mittag können wir daher nicht einhalten. Wir können anbieten, einen externen Fahrer zu schicken, der die Ware bei uns abholt. In dem Fall würde es aber erst gegen 19 Uhr klappen. Wäre da bei Ihnen noch jemand im Haus? Ansonsten verlegen wir den Termin auf morgen. Melden Sie sich bitte schnellstmöglich bei mir und entschuldigen Sie die Umstände.